Ein kleines Boot treibt auf dem Meer, weit und breit ist kein Land mehr zu sehen. Der eisige Wind schaukelt es umher, und der Mann in dem Boot sieht keinen Weg zurück nach Haus. Vielleicht ist er heute nur dort, wo er schon gestern war, und er dreht sich im Kreise. Und es führt ihn kein Weg aus den Wellen heraus, und es führt ihn kein Weg aus den Wellen heraus. Ein Mann irrt durch den Wüstensand, auf der Suche nach einer Oase. Er war einer Spur gefolgt, die er fand, doch das Traurige ist nur, es war seine eigene Spur. Und jetzt ist er wieder dort, wo er schon gestern war, denn er dreht sich im Kreise. Und es führt ihn kein Weg aus der Wüste heraus, und es führt ihn kein Weg aus der Wüste heraus. Und wenn er sich weiter müht, er kommt doch nie zu dem Ziel hin, das er sucht. Denn er dreht sich nur im Kreis und er weiß, er ist verloren. Das kleine Boot im Ozean, das wär ich, würd ich dich, Herr, nicht kennen. Allein durch die Wüste irrte ich dann, doch du holtest mich heraus und brachtest mich nach Haus. Keiner braucht im Ozean seines Lebens unterzugehen. Keiner braucht sich im Wüstenland seines Daseins im Kreise zu drehen. Es gibt einen Kompass, er weist uns die Richtung, Gott hat sein Wort gegeben. Und es zeigt uns den Weg aus der Wüste heraus. Und es zeigt uns den Weg aus der Wüste heraus. Und es zeigt uns den Weg zurück zu Gott nach Haus.